Kapitel 9. Elisabeth steht an der Mauer und zittert. Da kommt die Gruppe zu ihr. Jüngere und Ältere, die lachen und singen. Nanu, was machen Sie denn hier? Ein Mann aus der Gruppe spricht sie an. Eine junge Frau, hier in der Nacht? Das ist doch gefährlich. Eine Frau fragt, was wollten Sie hier machen, ganz allein? Sie wollten doch nicht etwa... Nein, nein, im Gegenteil. Es ist doch so schön hier oben, auch in der Nacht, erklärt Elisabeth. Aber kann ich mit Ihnen mitgehen, wenn Sie in die Stadt hinuntergehen? Ja, natürlich, willkommen. Aber erst singen wir noch unser Lied. Zusammen singen sie Alt Heidelberg, du Feine. Und das tut Elisabeth sehr gut. Der Weg nach unten ist etwas schwierig, aber sie haben Taschenlampen dabei. In der Gruppe fühlt sie sich sicher. Denn Carla kann immer noch in der Nähe sein. Unten in der Stadt, zwischen den vielen Menschen, fällt der Stress langsam von ihr ab. Sie ruft sofort Gerd Eisenbart an und er möchte sie gleich treffen. Sie soll ins Gasthaus Goldener Hecht kommen, in ein schönes altes Lokal und dort auf ihn warten. Da sitzt sie und fühlt sich in der freundlichen, warmen Atmosphäre wie zu Hause. Jetzt ist sie auch wieder ruhiger und ruft Markus an. Der ist sehr aufgeregt. Also, du bist nicht verletzt. Oh, bin ich froh. Komm bitte bald zurück. Da kommt auch schon Gerd Eisenbart. Guten Abend, Frau Aumann. Willkommen im Lieblingslokal von Andreas. Aber geht es Ihnen gut? Was ist passiert? Elisabeth erzählt ihm die ganze Geschichte mit Carla Kühn auf dem Schloss. Er ist sprachlos. Sie haben den Fall wirklich gelöst. Und sie haben Mut. Aber das Wichtigste ist, ihnen ist nichts passiert. Er schüttelt ihr die Hände. Ich danke Ihnen. Was machen wir jetzt mit dem Fall Carla Kühn? Elisabeth hat jetzt wieder einen kühlen Kopf. Sie schreiben mir genau auf, was passiert ist und was Frau Kühn sagte. Damit gehe ich morgen zur Polizei. Wir haben sie ja als Zeugin. Die Polizei muss den Fall neu aufrollen und die Kühn suchen, erklärt Gerd Eisenbart. Aber das Wichtige für mich ist, die Wahrheit ist durch sie ans Licht gekommen. Und mein Freund kann jetzt seine Ruhe finden. Von Carla Kühn hat man nie mehr etwas gehört, noch hat man sie in Heidelberg wieder gesehen. Ende.